Gruppensituation verlassen wird, bricht das deshalb wieder zusammen, weil du in einer Situation wieder bist, dass du auch vorher ausgestoßen worden bist vor Krankheit. Das ist das Problem. Und du hast ja da auch am Anfang, wie ich die Frage verstanden habe, gefragt, was ist denn aus dieser Multifokus-Pension geworden? Genau ist das daraus geworden, dass die Impulse, die du aus der Gruppe versucht hast mitzunehmen, ja, der Versuch war ja auch eine räumliche Dezentralisierung, sollte durchaus in anderen Städten ja stattfinden, hatte ich vorhin mal kurz erwähnt, dass die Impulse, die da mitgenommen worden sind, wiederum im Individuum zum größten Teil stecken geblieben sind. Das, was du hattest, war jetzt, hätte jetzt vermittelt werden müssen, und zwar anhand der sozialen Situation, in die die Person jetzt eingerät, angenommen in Berlin oder in München. Da sind ja spezifisch Unterschiedlichkeiten auch gewesen, strukturell vielleicht ähnlich, aber doch von den Individuen jetzt quasi ganz anders krankengeschichtlich. Dann bist du wieder in dieselbe Gruppensituation reingekommen, derjenige, der dann quasi von Heidelberg losgefahren ist und auch noch nicht mit den Widersprüchen so umgeht, dass er also super topfit ist, und kommt wieder in Gruppensituationen, die er durchaus strukturell schon kennt, und fährt da auch wieder gegen die Wände, die halt in den Subjekten gegeneinander aufgebaut sind innerhalb der kapitalistischen Situation. Freut ja nicht, das heißt, du ermüdest dich daran und es fällt wieder in sich zusammen. Vor Jahren Woche ist eben dem Ich nicht gelungen, das über Ich zu verinnerlichen, sondern es dient dauernd die externe Instanz, an der man sich tatsächlich, wie es Efeu an der Ulme angelehnt hat. Also das Eigentliche wäre ja, wie Freud sich das vorstellt, dass man die ursprünglich übermächtige Elterninstanz in sich so hat, dass man sich dann selber die Sache sagen kann, die vorher der Papa gesagt hat. Und das ist scheint nirgends gelungen, sondern die Gruppe blieb das Über-Ich, an dem man sich gestützt hat und hochgerannt, und wenn die jetzt weg war, ist es eben nicht zu einer Verhinderung gekommen, sondern man war halt arm dran, also Luftballon, dem die Luft ausgeht. Also es geht ja in der Psychoanalyse nicht um die Verinnerlichung des Über-Ich einfach nur als Selbstzweck, das wäre auch furchtbar, sondern es geht um solches eine Transformation des Über-Ichs in Ich, so dass die Realitätsprüfung gelingen kann. Und zwar die eigenständige, das ist ja der Inbegriff des Ich, die Sonde des seelischen Apparats zur Außenwelt zu sein, ja, um die Realitätsprüfung selbstständig ohne diese Stützen des Kerngebots eines gesellschaftlichen, egal ist elterlich oder sonst was, oder auch spirituellen oder theoretischen oder sonst was Über-Ichs, du musst tun und lassen, ja, sondern selbstständig entlang der Realität vornehmen zu können. Also die Verwandlung von Über-Ich-Anteilen, ganz kriegt man das Über-Ich nicht weg, das heißt die gesellschaftliche Instanz, die gibt es, solange es Gesellschaft gibt, gibt es auch Ver- und Gebote von Gesellschaftlichkeit, sozusagen als Resultat eines Zivilisationsprozesses, die gehören aber selbst zur gesellschaftlichen Realität, die von dem Individuum als Realitätsprüfung des eigenständigen Ich geprüft werden müssen. Sonst kann es ja gar nicht kritisch der gesellschaftlich und ihren Ver- und Geboten gegenübertreten lernen. Und das ist dieser Prozess der Realitätsprüfung oder der Realitätsprüfung, das, was Freud eben einfach das Realitätsprinzip auch nennt, der überhaupt nur durch die Ich-Bildung und Ich-Stärke ermöglicht wird. Wenn jetzt aber eine sektenhafte, sagen wir mal, Stärkung des Über-Ichs oder eine religiöse überhaupt, Stärkung des Über-Ichs geschieht und dass das Über-Ich bloß sozusagen verinnerlicht wird, aber im Ich nach wie vor wie so ein Pfahl im Fleisch oder sowas mal grausam ausgedrückt weiter existiert, dann ist ja die Realitätsprüfung noch viel schwieriger. Sondern es ist ja nur das Postulat, du musst, den Kapitalismus stürzen und du musst jetzt den Menschen agitieren und du musst, also das ist ja keine echte Realitätsprüfung aus eigenen Stücken, wo ich dann erkenne, das kann ich, das sind die Triebansprüche, die kann ich vermitteln mit den und den harten gesellschaftlichen Realitäten oder auch den Möglichkeiten in Realitäten. Und diese Vermittlung, die kann dann ganz schlecht gelingen, eigentlich noch schlechter, und an die Realität, also anstelle der Realität, der Realitätsprüfung, tritt diese innere Realität in Anführungszeichen. Das führt dann zu Wahnbildung tendenziell oder kann dazu führen, wenn es sich nicht von dieser Sektenreligiosität, in diesem geschlossenen Weltbild, im Inneren geschlossen, losmacht oder diesem Gruppenüber-Ich eben. Und solche Elaborate wie eben das, was aus dieser SPK, da dieser Berliner Zeitschrift ist, die spiegeln das wieder, ist ein vollkommen geschlossenes, ich werde auch noch danach kramen, ob ich dabei habe, mit Horoskopstellung und also sozusagen der Kern ist, du bist krank und es ist gut so, der Rest der Welt, der Rest der Gesellschaft ist entweder krank, dann steht er auf deiner Seite und du kannst dich mit ihm verständigen, oder er ist gesund und dann ist er dein Feind, dann musst du ihn bekämpfen und knacken, und das Ganze ist sozusagen kosmologisches, so ähnlich wie bei einem psychotisch geworden Wilhelm Reich, das wird dann im Blau des Himmels, in den Sternensystemen, im ganzen Kosmos, wird dann dieses dualistische Prinzip oder dieses, würde man sagen, manichäische erblickt. von innen heraus projiziert. Und das ist religiös, das ist wahnhaft, tendenziell und kann sich schon in solchen geschlossenen Sektenweltanschauungen verkapseln. So. Also nur dazu dieser Frage mit der Ich-Stärkung. Mhm. Ja, das ist schon besser als wir. Weil es geht nicht nur um die Verinnerlichung des Über-Ichs. Das ist gerade nicht der Weg, auf dem stehen geblieben wird. Das Über-Ich ist nur eine Krücke zur Ich-Bildung, muss sich sozusagen ins Ich auflösen. Auch wenn es immer eine Krücke bleibt, aber die darf nicht zu mächtig werden, sondern die muss sozusagen abgetragen werden. Das wäre so diese Freudsche Realitätsprüfungsdoktrin.